Du willst nicht zuhören. Ja, du begreifst nicht. Dein Cousin Wilhelm, das ist ein Mann nach meinem Geschmack. Du siehst den Mann, der deinem Wunschbild so entspricht. Doch du siehst mich nicht. Du bist derjenige, der nichts begreift. Ich denk oft dran, wie ich noch klein war. Du warst mein Vorbild und ein Kriegsheld. Ich seh noch, wie du lächelnd vor mir stehst. Ein Blick von dir bedeutete die Welt. Mit Kindern ist die Welt so einfach. Ein kleiner Junge liebt und schätzt dich. Doch der Junge wird bald älter. Du spürst, dass er sich nicht mehr an dich hält. Und plötzlich steht dann vor dir ein Mann, der glaubt, dass er so viel ändern kann, wovon er doch nicht versteht. Der Mann ihn nur übergeht. Was weißt denn du von der Welt? Dass dieses Land auseinanderfällt. Ich bin der Mann, der es aufrecht hält. Ein Kaiser schützt seinen Staat. So hör doch nur meinen Rat. Wag neue Wege und ab. Du willst nicht zuhören, ich hab's dir tausendmal schon gesagt. Blick in die Zukunft. Dein blindes Träumen ist nicht Gefahr. Ist es denn falsch von mir? Ist's Illusion? Ist Fortschritt nur ein Phantom? Letztendlich zählt Tradition. Hast du denn keine Vision? Nein, du verstehst nicht. Und du begreifst nicht mehr. Unser Macht nicht seit 500 Jahren. Doch mit Mitteln und jenen Verfahren, die kein Staat auf der Welt heute noch braucht. Sag mir nicht, wie man ein Land regiert. Du bist ein Mann, der das Volk negiert. Der harte Kurs, den man fährt, hat sich seit Jahren bewährt. Ist doch längst unverjährt. Du willst nicht zuhören, ich hab's dir tausendmal schon gesagt. Doch klingt es schal und hohl. Nein, du begreifst nicht. Hast du dich schon einmal hinterfragt? Bin ich für dich denn nur ein Narr, der träumt? Sieh doch die Wirklichkeit an, setz neue Schritte im Gang. Sind meine Worte so unverständlich? Du willst die Wahrheit nicht sehen. Du wirst es niemals verstehen. Jetzt richtig handeln ist unumgänglich. Hör doch, nein, du verstehst nicht. Du hörst nicht, du merkst nicht, du lernst nicht, du siehst nicht, du willst nicht.